1. Das Fester angesorten Brot, Ortspasse genannt, Ruckter nahe. 2. Die Hohen Priester und Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus zu töten, dasi das Volk fürchteten. 3. Satan ergriff Besitz von Judas, genannt Iscariot, einem der Zwölfjünger. 4. Daraufhin ging Judas zu den Hohen Priestern und Tempelophysieren, mit ihnen zu besprechen, why are Jesus an sie ausliefen konnte. 5. Sie freuten sich über diesen Vorschlag und vereinbarten, im Geld dafür zu geben. 6. Judas stimmte zu und suchte fortan nach einer passenden Gelegenheit, Jesus won das Wissen der Volksmenge auszuliefern. 7. Als der Tag der angesorten Brot kam und dem das Passalam Jepfot where den must, 8. St. Jesus Petrus und Johannes aus mit der Anweisung, getten bereitet das Passamal für uns vor, damit wir es essen können. 9. Sie fragten in Jedoch, wo moktis du, das wir es zubereiten sollen? 10. Antwortet ihnen, achtet darauf, wenn die Stadt betretet, wird du kein Mann mit einem Wasserkrug begegnen. Folgt ihm in das Haus, das betritt. 11. Sag dem Hausherrn, der Meister last fragen, wo ist der Raum, in dem ich das Passamal mit meinen Jungen essen kann? 12. A word you dann einen großen, mit teppichen ausgelegten Raum im Obergeschoss zeigen, dort sollte es zubereiten. 13. Sie gingen daraufhin los, fanden als so vor, why es ihnen gesagt hat, und bereiteten das Passamal zu. 14. Als die festgesetzte Stund gekommen war, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. 15. Sagt zu ihnen, ich habe mir sedanet gesent, dieses Passamal mit euch zu essen, bever ich leiden muss. 16. Den ich versichere euch ich werde es nicht mehr essen, bis es im Reich Gottes sein endgültige Erfüllung findet. 17. Dann nahm einen Becher, sprach das Dankgebet und sagt, nehmt diesen und teilt ihn unter euch auf. 18. Den ich sage euch, von jetzten wird ich nichts mehr vom Azunis des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. 19. Anschließend nahm Brot, dankte, brach es und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. 20. Ebenso nahm er nach dem Abendessen den Becher und sagt, dieser Becher ist der New Bund, der durch mein Blut besiegelt wird, das für euch vergossen wird. 21. Doch seht, die Hand meines Veritas ist mit mir am Tisch. 22. Denn der Menschensohn geht seinen vorbestimmten Weg, doch wieher dem Menschen, durch den erwerten Word. 23. Daraufhin begannen sie untereinander zu fragen, wer von ihnen wohl der Genegesiei, der dies tun Word. 24. Es entstand jedoch auch ein Streit unter ihnen darüber, wer von ihnen als der Grost anzusehen sei. 25. Jesus sagt zu ihnen, die Könige der Volke herrschen über ihr Untertanen, und ihr Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. 26. Bei euch soll es jedoch anders sein, der Grost unter euch soll wider jüngster sein, und der Führend wider dein End. 27. Denn wer ist bedutender, der zu Tisch sitzt, oder der bedient? Ist es nicht der zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch wie einer, der dient. 28. Jedoch sei diegenigen, die in meinen Prüfungen bei mir ausgeharrt haben. 29. Und ich übertrage das Reich, so why mein Vater es mir übertragen hat. 30. Damit er an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen und die Zwölfstamm Israels richten konnt. 31. Simon, Simon, wiss, Satan hat verlangt, ukal y weisen zu sichten. 32. Ich aberhabe für dich gebietet, das dein Glaube nicht verget, und du, wenn du dich einst bekürtest, stork dein Bruder. 33. Petrus erwidert ihm, Herr, ich bin beret, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. 34. Jesus entgegnet, Petrus, ich sage dir, bever hüt der Harnkrat, wirst du dremel gelunet haben, mich zu kennen. 35. Fragte sie, Als ich uch one geldbeutel, Tarschen sandalen orsant, hatte da et was vermist. Sie antworteten, nichts. 36. Doch jetzt, so fu fort, sol jeder, de einen geldbeutel hat, in. Mitnehmen, ebenso ein Tarsch. Und wer Kini's hat, soll seinen Mantel verkaufen und ein Schwert kaufen. 37. Den ich sejuk, es muss sichen mir öffelen, was geschrieben steht, unter Word zu den Jubeltaten gesalt. Den was sich auf mich besieht, findet nun sein Erfüllung. 38. Sie sagten, Herr, hier sind zwei Schwerter. Erwidet ihnen, das Genet. 39. Danach ginge hinaus und begab sich, why es sein Gewohnheit war, zum Olberg, sein junge Folgten im Ebenfalls. 40. Als dort ankam, sagte zu ihnen, betet, damit nicht in Versuchung geratet. 41. Selbst entfernte sich von ihnen etwa einen Steinwurf weit, nicht nieder und betet. 42. Betet, watte, wenn es dein will ist, nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein will gesche. 43. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel, der ihn starkte. 44. Rang in gebeten betet in standig. Sein Schweiß fiel y Blutstropfen auf die Erde. 45. Als vom Gebet aufstand, ging zu seinen Jungen und fand sie wo kammer schlafen vor. 46. O sagt zu ihnen, warum schlaft er? Steht auf und betet, damit nicht in Versuchung geratet. 47. Warende Nox Brach, erschien ein Menschenmensch, angefert von Judas, einem Durswolf. Anna hört sich Jesus, in zu kussen. 48. Jesus fragte in, O Judas, veritst du den Menschensen mit einem Kuss? 49. Als sein Begleiter sahen, was Gesche, fragten sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert zuschlagen? 50. Einer von ihnen schlug daraufhin den Diener des Hohenpriesters und hieb ihm das Rechte Ohr ab. 51. Jesus erwidert, last ist Debi bewenden. Und beruht das Ohr des Manes und heilte ihn. 52. Jesus sagt zu den Hohenpriestern, Templerphysieren und Altesten, die gekommen wären, in festzunehmen, seid mit Schwerten und Nappeln ausgesogen, als bei sich ein Rober wär. 53. Obwohl ich taglich bei uch im Tempel war, hat kein Hand gegen mich erhoben. Doch dies ist your standen die Mark der Finsternis. 54. Nachdem sie Jesus festgenommen hatten, führten sie in ab und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Petrus folgte ihnen jedoch aus der Fern. 55. Als sie mitten im Hof ein Feuer angezündet hatten und beieinander saßen, setzte sich Petrus ebenfalls zu ihnen. 56. Ein Magd sah in im Licht des Feuers sitzen, blickte in aufmerksamen und sagt, der war auch mit in zusammen. 57. A Lunit es jedoch und sagt, Frau, ich ken ihn nicht. 58. Kurz der Rauf sah in ein anderer Mann und behauptet, du gehorst auch zu ihnen. Petrus erwidert, Mann, ich bin es nicht. 59. Etwa ein Stund später versichert ein weiterer Mann, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn ist j auch ein Galiläer. 60. Petrus entgegnet, Mann, ich verstehe nicht, was du sagst. Und in demselben Augenblick, als Nox Brach, krat der Hahn. 61. Der Herr wante sich und blickte Petrusen. Da erinnert sich Petrusen das Wort des Herrn, das im Gesart hat, bever hüt der Hahn krat, wirst du mich dremel verlunien. 62. Und ging hinaus und weinte bitterlich. 63. Die Männer, die Jesus festhielten, verspotteten ihn und schlugen ihn. 64. Sie verhalten sein Gesicht und fragten, prophezeiens, wer hat dich geschlagen? 65. Sie orseten noch viel weitere beleidigend Wort gegen ihn. 66. Als ist Tag Word, versammelte sich der Altestenrat des Volks, bestehend aus Hohenpriestern und Schriftgelehrten, und sie führten Jesus in ihren Hohenrat. 67. Sie fragten, wenn du der Christus bist, so sages uns. Erwidet ihnen, wenn ich es uch sage, werdet mir nicht glauben. 68, und wenn ich euch frage, antwortet er nicht. 69, von nannen wir der Menschen zur Rechten der Markt Gott sitzen. 70, daraufhin fragten all, bist du also der Sohn Gottes? Antwortet ihnen, sagt es, dies ich es bin. 71, sie klarten, wozu benötigen wir noch weiteres Jugend? Wir haben es doch selbst aus seinem Mund gehört.